Mein Gott, Dunitschka, was wird nun geschehen? Fragte Pulcheria Alexandrowna voll Unruhe und Angst die Tochter. Beruhigen Sie sich, Mama, antwortete Dunja, indem sie Hut und Mantille ablegte. Uns hat Gott diesen Mann gesandt, wenn er auch direkt von einem Gelage kommt. Man kann sich auf ihn verlassen, ich versichere Sie. Was hat er für den Bruder schon alles getan? Ach, Dunitschka, Gott weiß, ob er wiederkommen wird. Wie konnte ich mich nur dazu entschließen, Rodja allein zu lassen? Und ich habe mir unser Wiedersehen doch ganz anders vorgestellt. Wie ernst er war, als wäre er nicht froh, uns zu sehen. Tränen zeigten sich in ihren Augen. Nein, das ist nicht wahr, Mama. Sie haben ihn nicht gut sehen können, weil sie fortwährend weinten. Er ist von einer schweren Krankheit sehr mitgenommen. Das ist der ganze Grund. Ach, diese Krankheit. Was soll noch werden? Was soll daraus werden? Und wie er mit dir sprach, Dunja, sagte die Mutter und blickte schüchtern der Tochter in die Augen, um ihre Gedanken zu erraten und teilweise schon dadurch getröstet, weil Dunja ihren Bruder in Schutz nahm, so mit ihm verziehen hatte. »Ich bin überzeugt, dass er morgen seinen Sinn ändern wird«, fügte sie hinzu, um die Tochter weiter auszuforschen. »Und ich dagegen bin überzeugt, dass er auch morgen dasselbe sagen wird«, schnitt Avdotja Romanowna kurz ab, und dann sprach man nicht mehr darüber, denn es berührte einen Punkt, über den jetzt zu sprechen Pulcheria Alexandrowna sich zu sehr fürchtete. Dunja trat an die Mutter heran und küsste sie. Diese umarmte sie schweigend und innig. Dann setzte sie sich in unruhiger Erwartung Rasumichins hin, begann scheu die Tochter zu beobachten, die mit gekreuzten Armen und selbst voll Erwartung, in Gedanken versunken, im Zimmer auf und ab ging. Das Auf- und Abgehen in Gedanken war eine Angewohnheit Avdotja Romanownas, und die Mutter hütete sich immer, ihr Nachdenken zu stören. Rasumichin war selbstverständlich komisch mit seiner plötzlichen, in der Trunkenheit entflammten Leidenschaft zu Avdotja Romanowna. Aber wenn man Avdotja Romanowna ansah, besonders jetzt, wo sie mit gekreuzten Armen traurig und nachdenklich auf und ab ging, würden vielleicht viele ihn entschuldigt haben, ganz abgesehen von seinem augenblicklich außergewöhnlichen Zustand.